zu Geistern. Uns deine Engel zu Feuerflamme. Sende sie herab. Hinab an den Bach und nachhalt sie das Geist zu finden.